Fenstergötter, sagen zu mir. Fenstergötter, seht mich an. Fenstergötter, nehmen hier. Fenstergötter, zu mir. Fenstergötter, sagen zu mir. Fenstergötter, seht mich an. Fenstergötter, nehmen hier. Fenstergötter, zu mir. Finger zeigen, hey, die Zukunft, hey, hey. Keine riecht, es stinkt hier. Rinder, Wahnsinn und blumige Luft. Garantie, Rückgaben und Versand hier. Fenstergötter, sagen zu mir. Fenstergötter, seht mich an. Fenstergötter, nehmen hier. Fenstergötter, zu mir. Fenstergötter, sagen zu mir. Fenstergötter, seht mich an. Fenstergötter, nehmen hier. Fenstergötter, zu mir. Sagen zu mir. Fenstergötter, seht mich an. Fenstergötter, nehmen hier. Fenstergötter, zu mir.